Aber an diesem Tage sollte es nicht sein. Noch nicht. Im Juli hatte Stella einen schrecklichen Autounfall, der unsere ganzen Pläne zunichte machte und ihr ein Jahr lang nicht mehr aufzutreten erlaubte. Sie fuhr gerade zu Albert Hall, auf dem Schoß ihren unvermeidlichen Pekinesen, der augenblickliche hieß Georgina, als ihr Taxi mit einem anderen zusammenstieß. Es war, als ob der Blitz eingeschlagen hätte. Mein Kopf schnellte 6 Zoll in die Höhe, dann schoss mir ein Bluterguss unter die Haut über das ganze Gesicht. Seither sehe ich aus wie ein Monster. Jeder Knochen im Leibe tat mir weh und Beulen so groß wie Untertassen. Ich fürchte, ich werde nie mehr Theater spielen können. Das Stück, in dem ich gerade auftrat, musste abgesetzt werden. Und ich fürchte, aus Eliza wird auch nichts werden. Es wäre schön, wenn Sie mir ein Exemplar von Pygmalion für meine Rekonvaleszenz nach Aix-les-Bains schicken könnten. Ach, Joey, Sie müssen mir schreiben und mich wieder gesund machen. Ein Brief pro Tag wird nicht genügen. Alle Winde des Nordens klingen und singen von 1000 Briefen, die ich in diesen Ferien an Sie geschrieben habe. Liebe Stella, das hätte ja böse ausgehen können. Ja, eine Nachkur ist das Allerbeste. Ich lasse Ihnen die Druckfahnen von Pygmalion schicken. Aber ich warne Sie, sobald Sie es gelesen haben, sind Sie verloren. Sie werden mir zu Füßen sinken und Ihr schönes Haar wird wegen meiner braunen Schuhe, die hindurch schimmern, wie gefärbt aussehen. Ich bin hier in Bad Kissingen. Geben Sie mir auf alle Fälle hierher in dieses Hotel Nachricht, wenn Sie Frankreich vor Ende dieses Monats verlassen sollten. Charlotte bleibt die ganze Zeit hier. Sie schnappt Höhenluft, während ihre Schwester sich im Schlamm wälzt, zu je 5 Mark pro Luftschnappen und Wälzen. Übrigens sind die beiden nicht im geringsten krank, aber Charlotte möchte dünn werden und ihre Schwester dick. Sie scheinen ja eine vergnügte Zeit zu verleben. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen, aber man lässt mich ja nicht einmal für länger als eine halbe Stunde aufsitzen. Von Autofahren gar nicht zu reden. Hier in Aix habe ich eine herrliche Welt vor Augen, wenn ich aufblicke zu den Bergen. Aber diese Gesellschaft hier, diese als Damen verkleideten Dienstmädchen, dieser Luxus, dieser Schmuck, die tragen blutrote Fingernägel und Lippen wie Siegellack. Ich bin noch nie in einem Modebad gewesen. Erst hier habe ich verstanden, was das heißt. Ja, lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst allein. Eines Tages, wenn Sie sehr artig sind und wenn Sie sich auf den Proben anständig benehmen, werde ich Ihnen einen Liebesbrief schreiben. Einen Liebesbrief, Sancta Simplicitas. Wann hätten Sie mir je etwas anderes geschrieben? Nein, das überlassen Sie nur mir und beten Sie lieber für uns beide. Denn es ist immer Gefahr im Verzuge, wenn dieser Teufel Liebe im Spiel ist. Übrigens, wenn die Sonne in Savoyen scheint und Sie viel im Automobil fahren, bitten Sie den Chauffeur, dass er Ihnen etwas Schmieröl gibt, um das Gesicht einzureiben, sonst schält sich die Haut. Ich benutze Hautcreme, aber Maschinenöl ist billiger und tut dieselben Dienste. Schmieröl! Ihr übersprudelnder und boshafter Geist! Ich kann nicht fortwährend so übersprudeln wie Sie. Und dazu höre ich dann Ihren geliebten irischen Akzent. Mit dem, glaub ich, die Schlange gesprochen haben muss, sonst hätte Eva den Apfel gar nicht bemerkt, geschweige denn gegessen. Ach, ich wünschte, ich würde heute Abend mit Ihnen im Ritz soupieren. Wir wären beide 21, Sie im Abendanzug, ich ebenfalls hübsch anzusehen und wir würden tanzen. Ich weiß ja, Sie können nicht tanzen. Nein, ich wünschte, es wäre ein regnerischer Abend im Hyde Park und Sie würden eine Ihrer politischen Reden halten und ich würde Flugblätter verteilen und den Applaus anfeuern. Nein, wenn Sie etwas für mich tun wollen, beeilen Sie sich oder ich bin gar nicht mehr da. Ich bin ja so krank. Unsinn, ich denke nicht daran, Krankheit zu unterstützen. Meine Frau ist krank, meine Mutter ist krank. Ich habe gleichzeitig Proben für 2 meiner Stücke. Und wenn ein Erdbeben den halben bewohnbaren Globus in Stücke risse, ich glaube, ich würde bloß darüber lachen. Auf alle Fälle bin ich es, der Mitleid verdient. Ich habe gerade einen Brief von einer Frauenrechtlerin bekommen mit der Anrede, armer, missbrauchter Liebling. Nein, stehen Sie lieber auf, trösten Sie mich. Aber ich höre nichts von Ihnen. Also muss es Ihnen besser gehen oder Sie sind tot. Joey, Liebling, ich bin nicht im Himmel. Ich bin wieder in London. In einer Woche, sagt man, werde ich imstande sein, aufzusitzen. Ist das nicht wunderbar? Kommen Sie schnell zurück. Ich vermisse Sie entsetzlich und Eliza auch. Wenn Sie wirklich Montag oder Dienstag wieder in London sind, wollen Sie mich um 4 Uhr besuchen und mich zum Lachen bringen und davon überzeugen, dass es sich lohnt, wieder gesund zu werden?